Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt heute also mal wieder keine Geschichte aus unseren Fachgebieten, sondern ausnahmslos eure Rückmeldungen in Form des AstroGeo-Plänkels und gleichzeitig die Folge Nummer 97 dieses Podcasts. Und wenn ihr euch weder für Feedback noch Geplänkel interessiert oder die vorangegangenen drei Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr wahlweise drei Folgen zurückspringen und erstmal die anhören oder überspringt einfach das heutige AstroGeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, denn die gibt's schon in zwei Wochen. Ja, ich habe auch festgestellt, dass die meisten von euch wirklich hier auch mithören, was ich Hurra. Schön finde, genau. Aber ich selber als Podcast-Hörer höre auch diese Feedback-Folgen, wenn sie angeboten werden, eigentlich ganz gerne, gerade bei Themen, die mich sowieso interessieren. Insofern kann ich das nachvollziehen. Jo. Ja, und wir haben nämlich heute auch wieder ein bisschen Feedback bekommen, was auch damit zusammenhängt, dass wir drei Folgen heute zu besprechen haben, ne? Weil wir ja erst eine Folge von Franzi hatten, dann eine Folge mit der Martina zusammen, wo wir uns in die Welt der Chemie bewegt haben. Und zum Ursprung des Lebens, das klingt sex, also es klingt mehr sexy als ja, Chemie. Auf jeden Fall, aber Chemie spielte eine Rolle und wir werden heute noch ein bisschen an meinem Chemietrauma rütteln müssen. Genau, und dann gab es auch noch eine Folge von mir. Also es gibt viel zu besprechen. Deswegen würde ich sagen, Franzi, fangen wir an, oder? Ja, den Anfang macht dann ich, weil die Folge 94, da ging es um das Universum und sein Urknall. Das war eine Geschichte, die ich dir erzählt habe, wie man überhaupt rausgefunden hat, dass das Universum entstanden ist und dass es einen Anfang gab, was nicht so selbstverständlich war. Und dazu gab es Feedback von Markus über die Website astrogeo.de. Und Markus schreibt, die Geschichte um Lemaître, Georges Lemaître, um den ging es in der Folge, ist super spannend und die bewusstseinsphilosophische Frage um das Zulassen des Gedankens an einen Anfang mega interessant. Und fürs Geplänkel oder vielleicht für eine der Fortführungen würde ich mich freuen, schreibt Markus, wenn noch etwas mehr auf die Bestimmungen der Entfernung von Sternen bzw. Lichtquellen allgemein eingegangen würde. Markus, das ist eine ganz eigene Geschichte wert oder sogar mehrere. Das würde ein AstroGeo-Plänkel sprengen, weil Entfernungsbestimmungen bei vornehmlich zunächst Sternen und auch anderen Lichtquellen im Universum ist ein bisschen oder sogar sehr kompliziert. Gibt es natürlich auch verschiedene Methoden und so weiter und so fort. Aber da das seit eigentlich Jahren eins meiner Interessen ist, erzähle ich bei Gelegenheit sehr, sehr gerne mehr darüber. Gibt es eine eigene Geschichte dazu. Irgendwann mal. Ich weiß aber noch nicht wann. Sehr gut. Hurra. Und Uma? Als weiteres Feedback ergänzt ausführlich, dass Edwin Hubble vermutlich nicht entdeckt hat, dass Spiralnebel außerhalb der Milchstraße liegen. Mit Spiralnebeln sind andere Spiralgalaxien gemeint, also natürlich dann außerhalb der Milchstraße liegen. Zumindest gab es vor ihm schon andere Messungen, die das nahelegten. Und das ist natürlich vollkommen richtig, dass Edwin Hubble das nicht ganz alleine geschafft oder gemacht hat. Aber da es in meiner Geschichte vom Anfang des Universums um die Entdeckung der Expansion des Universums ging und nicht um die Debatte zwischen Galaxie und Spiralnebel, liegt das nun innerhalb oder außerhalb unserer eigenen Galaxie, bin ich auf die Feinheiten nicht näher eingegangen. Klar ist aber, dass Hubble auf jeden Fall dafür hauptsächlich den Fame abgegriffen hat. Ob nun zu Recht oder nicht, ist dann eine andere Frage, aber deshalb habe ich das in der Folge jetzt nicht in allen Details und Feinheiten geklärt. So, genau. Und dann, Karl, möchtest du das vorlesen? Das ist sehr lange. Ja, genau. Also der Klaus, den werden wir heute, glaube ich, auch noch mehrmals zitieren. Der hat immer sehr detaillierte und fachkundige Kommentare. Und letzten Endes kommentiert er hier die Frage, wie laut der Urknall war. Ja, das war ja schon die Einstiegsfrage, die wir bewusst nicht so richtig faktenbasiert machen, sondern eher aus dem Bauch raus. Oft wissen wir auch nicht gegenseitig, was diese Einstiegsfrage beinhaltet, wenn es denn eine gibt. Und du hast mich da in deiner Folge sehr unter Druck gesetzt, Franzi, weil irgendwie war mir nichts eingefallen, oder wie laut ist der Urknall? Da hattest du mir die Frage schon gesagt, aber das ist jetzt mach, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, war ganz leise und das war natürlich falsch. Genau, und zum Thema, wie laut war der Urknall, schreibt der Klaus Folgendes und ich werde es einfach voll vorlesen, weil da steckt einiges drin. In der ersten Sekunde nach dem Urknall war die Dichte überall größer als etwa 10 hoch 6 Gramm pro Kubikzentimeter und das kosmische Substrat durchaus fähig, Schallwellen zu transportieren. Dichtefluktuationen gab es aufgrund der Quantenmechanik und die sollten begonnen haben, sich per Druck- und Dichteoszillation auszugleichen im Wettlauf mit der kontinuierlichen Ausdehnung. Und Druck- und Dichteoszillationen, klingt sehr technisch, sag ich jetzt, sind aber Schallwellen, schreibt Klaus. Tatsächlich sucht und findet man die Signatur dieser baryonischen akustischen Oszillationen im kosmischen Mikrowellenhintergrund. Das haben wir auch schon mal erwähnt, ne? Oder hast du erwähnt, glaube ich, vor langer Zeit, längerer Zeit. Angesichts der enormen Dichten und Drücke, die umso größer waren, je näher am Urknall sich Materie, Energie befand, würde ich sagen, dass rein akustisch eher ein Höllenlärm vorlag, als dass es leise war. Ja, genau. Das war mir in diesen 2 Sekunden leider nicht eingefallen. Allerdings gab es, schreibt Klaus weiter, hinreichend nahe am Anfang wohl nicht genügend niedrige Frequenzen, dass ein menschliches Ohr etwas wahrgenommen hätte, aber menschliche Organe hätten unter den vorliegenden Bedingungen ohnehin keine Existenzmöglichkeit gehabt. Auch die Frequenzen elektromagnetischer Wellen waren hinreichend nah am Urknall zu hoch, als dass ein menschliches Auge sie hätte wahrnehmen können. Solange man Leuchtkraft nur an der Wahrnehmbarkeit festmacht, müsste man also auch behaupten, dass der Urknall nicht besonders hell gewesen wäre. Wenn man jedoch unter Lautstärke einfach Schallintensität versteht, dann war der Urknall nicht nur eine sehr helle, sondern auch eine sehr laute Angelegenheit. Vielen Dank, Klaus. Danke fürs Vorlesen, Karl. Und ich bin dann, also ich merke, der Urknall war nicht hell, aber sehr laut, auch wenn damals keiner da war, um es zu hören. Der war auch hell. Wir hätten ihn bloß nicht gesehen, weil es kein sichtbares Licht gab, ne? Aber, ja. Und er war zu, es war definitiv keiner da, um es zu hören und oder zu sehen. Und Norbert hat zu genau dieser Frage per Mail ergänzt, danke lieber Norbert, zur Frage, wie laut war der Urknall, hat es tatsächlich einmal ein Paper gegeben, das auf 120 Dezibel bekommen ist. Bezogen hat sich das auf eben jene, welche baryonische akustische Oszillation. Es war so irgendwie ein Paper mit dem Titel Motorhead waren lauter als der Urknall oder so. Das ist richtig. Motorhead waren eine der lautesten Bands, die es gab. Es gibt in der englischen Wikipedia zumindest einen Eintrag zu den lautesten Bands jemals. Und der jüngste Eintrag sind wohl Kiss aus dem Jahr 2009 bei einem Konzert in Ottawa in Kanada. Da wurden 136 Dezibel gemessen, woraus ich schließe, dass Kiss lauter waren als der Urknall. Ja, ist eine interessante Metrik, aber ja. Da müssen aber auch alle irgendwie Ohrenstöpsel drin haben, oder? Das ist hochgradig ungesund. Also bei irgendeinem, nicht bei diesem Motorhead-Konzert, aber bei irgendeinem Konzert von der Deep Purple waren da, glaube ich, sehr früh sehr laut. Da sind wohl 3 Menschen aufgrund der Lautstärke in Ohnmacht gefallen. Oh Gott, ja. Und bei Kiss ist irgendwie so ein bisschen Putz von der Decke gekommen oder so. Also es ist dann schon, da merkt man dann schon, dass Schallwellen auch Druckwellen sind und da kann schon etwas kaputt gehen. Also Ohren auf beim Aussteuern des Subwoofers, auf jeden Fall. Ja, aber das geht inzwischen in, also es würde auch, glaube ich, zumindest in Deutschland funktioniert sowas definitiv nicht mehr, weil die Geräte vorher abgenommen werden, technisch und versiegelt. Also du kannst sie nicht mehr lauter steuern. Wenn du quasi ein Konzert spielst und du baust deinen gesamten Gedümpel auf und Soundcheck und Pipapo und dann wird das überprüft und versiegelt, meines Wissens nach, sodass du eben nicht mal kurz am Master Volume Turn It Up to 11 spielen kannst. Aber ich finde es tatsächlich verblüffend, dass der Urknall dann doch gar nicht so laut war. Also, dass wir sozusagen bei einem Konzert durchaus lautere Musik laufen haben. Ja, wie definiert man Lautstärke? Ja, also das ist wahrscheinlich ein Rabbit Hole für sich, in das wir heute nicht, auf das wir heute nicht vorbereitet sind. Also lieber Fall. Klaus, wenn du das für uns recherchieren willst, wir lesen es im nächsten Geplinkel vor. Ja, oder wir finden mal noch, also ich finde dieses Thema Schallwellen im Weltraum, Das wäre vielleicht wirklich tatsächlich mal eine Folge wert, ne? Weil ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch einiges rauslesen. Soll ich eine Notiz machen? Schallwellen im Weltraum. Spielt sich ja auch irgendwie in der Sternentstehung eine Rolle oder Planetenentstehung. Ja, Astroseismologie, Karl. Ja, nee, das hattest du gelabert. Schwingungen in den Sternen sind Schallwellen. Genau, im Stern, ja, da hattest du das sehr ausführlich und in meinen seismologischen Folgen spielt es ja auch eine Rolle. Aber so in Gaswolken, denke ich gerade, spielt es wahrscheinlich auch eine Rolle, ne? Weil das ja dann auch Dichte. Glaube nicht, weil Gaswolken sind, denke ich, Gaswolken im Weltraum sind meines Wissens nach immer noch so, also bevor sie vielleicht zu einem Sternsystem oder Stern kollabieren, sind immer noch so diffus, dass man es auf der Erde als Tippitoppi-Vakuum durchgehen lassen würde. Aber bevor wir jetzt hier zu viel behaupten, wir schauen aber rein, glaube ich. Moving on zu einem weiteren Fachgebiet, mit dem wir uns ausgezeichnet auskennen, nämlich zur Chemie und den dem Ursprung des Lebens hier. Bitte, Franzi. Genau, es geht um das Feedback zur Geschichte von der Martina. 95 von Tümpeln zu Tiefseevulkanen, die uns etwas über den Ursprung des Lebens erzählt hat, die verschiedenen Gedanken und Hypothesen, die es dazu gibt und was man alles weiß und nicht weiß. Und Hadi schreibt: Tolle Folge. Ich fand es didaktisch sehr gut, dass Martina einen dreiteiligen Storyflow beabsichtigte und auch trotz eurer Nachfragen, welche häufig zu spannenden Detours führten, immer wieder Abschnitte zusammengefasst hat. Das ist bei einem Thema, wo gerade die unterschiedlichen Herangehensweisen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen, sehr hilfreich. Zwischenzusammenfassungen kann man gar nicht übertreiben. Vielen herzlichen Dank, lieber Hadi. Und das Feedback haben wir natürlich auch an die Martina weitergeleitet. Und ja, danke sehr dafür. Der Markus, der auch in dieser Folge, glaube ich, noch öfter zitiert wird, der auch sehr gerne kommentiert bei uns, worüber wir uns sehr freuen, der fragt auf der Webseite, wie alt denn das älteste Fossil ist und wie groß der angenommene zeitliche Abstand zur Entstehung des Lebens. Sprich, wie groß ist die Dunkelheit, in der man da laut Martina stochert? Und dann hat er auch noch eine andere Frage, die lese ich auch mal gleich mit vor. Zum Thema Zugang zu Licht als Energiequelle oder zur Stimulierung irgendwelcher stoffwechselähnlicher Prozesse ist also in keiner Hypothese eine Notwendigkeit für die Entstehung von Leben. Also da hake ich kurz ein, also letzten Endes geht es darum, ne, also wo ist das Leben entstanden, da wo Photosynthese getrieben werden kann oder eher auch außerhalb, ne? Also das ist so die Frage, ob es da harte Argumente für gibt, so verstehe ich hier Markus. Naja, wobei, ich glaube, um Photosynthese geht es da überhaupt nicht, weil die Photosynthese kam ja auch in der Entwicklung vom Leben erst sehr, sehr viel später. Ich denke, es geht prinzipiell eher darum, dass man Licht, in dem Fall ja Sonnenlicht, als Energiequelle für irgendwas nutzen kann. Um auch einfach nur chemische Verbindungen zu trennen oder irgendwas, genau. Ja. Genau, ich lese mal Markus' Frage weiter vor. Da es auf der Erde auch Organismen gibt, die ohne Sonnenlicht zurechtkommen, könnte es ja auch evolutionär einfach die Eroberung einer Nische aus dem Licht hinaus gewesen sein. Wenn Sonnenlicht aber keine Notwendigkeit für die Entstehung von Leben ist, dann herrschen in den Ozeanen von Europa, Enceladus und womöglich noch mehr Himmelskörpern unseres Sonnensystems doch wahrscheinlich gute Bedingungen für Leben. Liebe Grüße vom Alien-Amateur. So, und wir dilettieren ja hier in diesen Fragen. Aber die gute Martina hat uns ein paar Antworten geschickt, die wir hier einfach mal einspielen werden zu den einzelnen Fragen. Die gute Martina ist leider noch am Ende einer Erkältung, deswegen klingt sie ein bisschen erkältet, aber ich glaube, man versteht sie gut. Und das hier ist ihre erste Antwort. Gut, eine wichtige Frage ist natürlich, wie alt ist Luca wirklich? In der Forschung zum Ursprung des Lebens haben sich fast alle eigentlich darauf geeinigt, dass es irgendwann, also dass Luca irgendwie so zwischen 3,5 und 4 Milliarden Jahre alt ist. Das liegt auch tatsächlich an Fossilien, an Mikrofossilien, die man gefunden hat. Das Problem ist mit diesen Fossilien so ein bisschen, die Leute, die diese finden, Geologen, Paläontologen, die geben sich wahnsinnig viel Mühe, auch wirklich herauszuarbeiten, ob diese Fossilien, man muss sich ja vorstellen, es sind ja Fossilien von kleinen Zellen, die sehen im Endeffekt aus wie kleine Bläschen. Da muss man sich natürlich überlegen, wie komme ich darauf, dass das vielleicht wirklich Leben war oder vielleicht einfach irgendein Einschluss, der abiotisch hätte entstehen können. Da gibt es einige Techniken, die auch genutzt werden dafür. Deswegen kann man sich bei einigen dieser fossilen Funde auch schon recht sicher sein. Aber es bleibt immer so der letzte Zweifel. Deswegen wird da auch sehr viel rumdiskutiert. Aber wie gesagt, so zwischen 3,5 und 4 Milliarden Jahren findet man Fossilien, wo die meisten Leute sich halbwegs einig sind, dass sie auch wirklich Fossilien von Mikroben sein könnten. Also schließe ich daraus, der zeitliche Abstand zwischen ältesten Fossilien und dem angenommenen und dem Ursprung des Lebens ist ein paar hundert Millionen Jahre. Ja. Plus minus eine Menge. Das ist alles nicht so richtig klar, ne? Also ich glaube auch, wo man definiert, was das erste Fossil ist, da gibt es halt verschiedene Interpretationen. Es gibt die gut klaren Fossilien und dann geht's, wenn man weiter zurückgeht, eher so biochemische Argumente, dass da irgendwelche Molekülzusammensetzungen sind, die, wo man sagt, das kann eigentlich nur durch Leben entstanden sein, aber da wird man dann zunehmend unsicher. Und bei Luca ist es wahrscheinlich auch so, der Luca hat man ja eh nur zurückgerechnet, de facto. Und genau. Den Organismus hat man ja nie gefunden. Also, ja. Genau, darüber sprechen wir auch gleich noch. Da gab es auch ein neues Paper. Martina hatte zwei Antworten geschickt, ne? Also das war jetzt gerade die Antwort zu Markus' erster Frage zum ältesten Fossil. Zur Frage, wie wichtig ist es, dass Leben irgendwie in der Nähe von Licht entstanden ist, hat Martina auch noch eine Antwort geschickt. Das ist die folgende. Nee, also ich würde auch sagen, dass Licht keine Grundvoraussetzung ist für Leben. Es ist vielleicht eine Grundvoraussetzung für komplexeres Leben, aber nicht für mikrobielles. Und es kann, wie gesagt, UV-Strahlung kann eigentlich auch schädlich sein, wenn es jetzt wirklich um präbiotische Chemie geht. Kann natürlich auch helfen, je nachdem, wie man fragt, aber unterm Strich gibt es genügend Mikroben auch auf der heutigen Erde, die niemals Licht sehen und trotzdem leben können. Deswegen würde ich behaupten, dass man Licht nicht dazu braucht. Also, Grundzutaten des Lebens, Licht ist nicht dabei. Es ist nicht entscheidend zumindest, ne? Also könnte schaden durch die UV-Strahlung, aber könnte natürlich auch trotzdem, kann man sich trotzdem auch vorstellen. Also ja. Tja. Nichts Genaues so. Weiß man nicht. Sebastian hat geschrieben: Wieder einmal habt ihr mit einer eurer Folgen ein Thema aufgegriffen, zu dem kurz danach neue wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert werden. Entschuldigung, dass wir auf einem dass danach neue wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert wurden. Aber Sebastian schreibt, genauer gesagt gibt es Hinweise darauf, dass Luca hunderte Millionen Jahre früher als angenommen lebte. Das ist ein Paper mit dem Titel The Nature of the Last Universal Common Ancestor, also Luca, unser letzter aller gemeinsamer Vorfahr, and its impact on the early Earth system. So, was sagt Martina dazu? Dann gibt es natürlich auch jetzt diese neue Studie über Luca, die jetzt erst vor einigen Wochen rausgekommen ist. Da wurde auch noch eine Frage dazu gestellt, worin es heißt, dass Luca vielleicht ein bisschen älter ist als, also ein bisschen ist gut, aber einiges älter ist als bisher angenommen. Was dafür genutzt wird, ich bin jetzt keine Expertin darin, ich bin keine Expertin in Phylogenie, also wenn man quasi die Physiologie von einem Lebewesen zurückrechnet, mit im Endeffekt Familienstammbäumen, auf dem Computer. Da gibt es eine neue Studie, auf die wurde auch Bezug genommen in eurem Forum und da wurde auch etwas, eine Technik genutzt, eine ja, informatische Technik, die heißt Molecular Clock, also die molekulare Uhr. Und da ich jetzt keine Expertin darin bin, habe ich da mit einem Kollegen drüber gesprochen, an unserem Max-Planck-Institut, Georg Hochberg, der wirklich einer der führenden Experten ist, würde ich sagen, in Phylogenie und Rekonstruktion. Und der meinte, man darf bei, also es ist gut, dass es molekulare Uhren gibt, aber man muss immer ein bisschen vorsichtig mit ihnen sein, auch wie man sie setzt, weil sie sind einfach ein bisschen, dadurch, dass es sehr schwierig ist, eine richtige Referenz für diese Berechnungen zu finden, sind sie auch ein bisschen unzuverlässig. Bedeutet, ich würde da jetzt nicht irgendwie die komplette Geschichte basierend darauf neu schreiben und dieses Paper. Da geht's jetzt nicht nur darum, sondern auch um andere Dinge bezüglich Luca. Vielleicht ist das jetzt nicht der Hauptfokus, wie alt Luca wirklich ist. Also bevor ich mich dazu final äußere, muss da, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren. Aber dazu muss man sagen, wo jetzt durch diese molekulare Uhr Luca platziert haben zeitlich, das war vor einer Zeit, bevor der sogenannte, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das auf Deutsch heißt, das heißt das Late Bombardment, das wisst ihr beide vielleicht sogar besser, wie man das im Deutschen nennt, bedeutet, wo die Erde mit sehr vielen Meteoriten beschossen worden ist und man eigentlich davon ausgeht, dass die komplette Erde wieder geschmolzen ist. Das sage ich jetzt einfach mal so sehr ungeologisch. und dass im Endeffekt alles, was auf der Erde war, sowieso platt gemacht wurde, selbst wenn irgendwas da war. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, Luca da hinzusetzen. Selbst wenn es da Vormikroben gab, dann gab es sie wahrscheinlich nach dem Heavy Bombardment nicht mehr. Bedeutet, das muss man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, mit dieser molekularen Uhr. Genau. Ansonsten ist dieses Paper sehr interessant. Also es hat jetzt relativ viel Neues gebracht und gleichzeitig auch nicht so viel Neues, weil es gab schon Berechnungen, die Luca auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt haben, wie ich es auch schon im Podcast gesagt habe. Es war ein Autotroph, also hat von CO2 gelebt und Wasserstoff, und das ist soweit gleich geblieben. Was dieses Paper anders gemacht hat, ist, dass sie eine neue, auch bessere Technik gefunden haben, Luca zu rekonstruieren, einfach weil natürlich innerhalb von den 8 Jahren, wo ein anderes Paper aus der Gruppe, wo ich auch meinen Doktor gemacht habe, publiziert worden ist, haben sich natürlich auch die Technik ein bisschen gebessert, und man kann ein bisschen mit mehr Zuversicht sagen, was tatsächlich in Luca war und was nicht. Aber auch da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wieder irgendwas anderes tun und man wird eine bessere Technik finden, um das dann noch genauer zu sagen. So oder so, aber ein sehr interessantes Paper, das man auch, also sollte man weiter beobachten, was in diesem Feld passiert. Also ich nehme daraus mit, wenn es wirklich, kann die ketzerische These irgendwann anstellen, gab es Leben vor dem Late Bombardment und war das erste Massenaussterben auf der Erde? Ja. Eine reißerische journalistische Interpretation. Also ich würde sagen, das Heavy Bombardment ist ja umstritten, ne? Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Also ob und wie es stattgefunden hat, die Datierung und so, das basierte alles auf Apollo-Daten und das ist wahnsinnig ungenau und da hat man auch Fehler gemacht, was man heute weiß. Also vielleicht gab es das gar nicht. Ansonsten fällt mir gerade noch die Hypothese ein. Also eine Erkenntnis, die man ja auch auf Basis dieser Datierung von so frühen Fossilien oder diesen biochemischen Spuren, die man hat, die man mit Leben interpretiert, dass es wahnsinnig schnell gegangen sein muss. Und eine Lösung, dass das Leben halt, ja, Entstehung des Lebens braucht wahrscheinlich schon irgendwie hunderte Millionen Jahre, also von dem, wie man es heute versteht, ging eigentlich zu schnell. Eine Lösung wäre, dass das Leben gar nicht auf der Erde entstanden ist, sondern auf dem Mars, weil der Mars in seiner Anfangszeit, zum einen war er früher aktiv und er war auch vor allem sehr, sehr lebensfreundlich in seiner Anfangszeit. Na, da muss das Leben natürlich noch zur Erde rüberhüpfen, aber es kann natürlich sein, dass die Erde erstmal ungemütlicher war als der Mars. Ne? Also das ist hochgradig spekulativ, aber so vom Timing her wäre das eine Erklärung und das hätte die Folge, dass wir eigentlich alle Marsianer sind. Aber wie gesagt, ich glaube, Martina wird über sowas die Augenbrauen hochziehen. Ich finde, dann schiebt man das Problem einem anderen Planeten in die Schuhe. Ja, das ist ein bisschen gemein, ne? Aber auf jeden Fall, gute Frage, gute Antwort. Danke schon mal an der Stelle an Martina. Genau, und wir behalten uns vor, auch in Zukunft wieder Themen zu bearbeiten, zu denen es ab und zu dann kurz danach neue Erkenntnisse gibt, oder? Das machen wir einfach. Ja, das wäre ja hoffentlich bei vielen Themen, über die wir sprechen, so, weil ansonsten würde das ja heißen, dass es keine neuen Erkenntnisse mehr auf Fachgebieten gibt. Genau. Dann, ja, oder dass unsere Themen nicht relevant sind oder so, ne? Das wollen wir auf keinen Fall. Einfach zusperren. Genau. So, aber zu guter Letzt, zum Ursprung des Lebens, schreibt Thomas auf der Webseite, schöne Folge. Was mir bei dem Thema meist fehlt, was ist der Unterschied zwischen toten und lebendigen Katzen? Oder anders gesagt, ich habe alle Zutaten in einem Kompartiment, Zelle, aber wie kriege ich es zum Leben? Frankenstein hat es mit Blitz versucht, aber ob das klappt? Also mit der bei dem Thema, was Thomas meist fehlt, ist der Unterschied zwischen einer toten und einer lebendigen Katze. Gut, ich weiß nicht, ob man die Physik mit reinmischen kann oder nicht, aber es ist eine gute Frage. Also man hat alle Zutaten für ein Kompartiment und eine Zelle. Und wie kriegt man es zum Leben? Und ich glaube, das ist genau ein wichtiger Punkt, was jetzt bei der ganzen RNA-Welt und so ein bisschen fehlt, ist, man macht ein komplettes RNA-Molekül und was bewegt dieses RNA-Molekül dazu, überhaupt irgendwas zu tun, also um was Komplexeres zu machen. Bei der Metabolism First oder zumindest mit einem Fokus auf Stoffwechsel, ob es jetzt zuerst war oder parallel, habe ich ja gesagt, ist mir nicht so wichtig. Und im Gegenteil ist dieses First wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, also danach zu fragen, was zuerst gekommen ist. Aber da sagt man, dass die intrinsische Motivation des Lebens ist, dass es quasi aus einer exothermen Reaktion hervorging. Also in unserem Fall wäre das zum Beispiel CO2-Fixierung. Das ist eine exotherme Reaktion, also wo Energie frei wird. Und um diese Reaktion herum würden sich dann quasi Schichten der Komplexität herumbilden. Also man sitzt an der Quelle und bildet das Leben außenrum. Bedeutet, es ist nicht so, dass man irgendwie irgendwas kreiert und dann muss es irgendwie miteinander reagieren und dann quasi wieder von null auf anfangen, irgendwie Energie zu ernten, irgendwo und irgendwie in das System reinzubekommen, sondern die Energie ist immer da und das Leben wird um die Energie herumgebildet. Genau. Wie gesagt, bei uns ist es, also bei unserer Hypothese ist es CO2-Fixierung. Aber man könnte sich sicherlich auch noch andere Quellen überlegen. Aber man muss dazu auch denken, dass die Mikroben, die wir uns quasi zum Vorbild nehmen, auch Luca, das augenscheinlich genauso gemacht haben, dass sie quasi ihre Energie aus der CO2-Fixierung geholt haben. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Vielen Dank für die coolen Fragen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss, Martina. Ja. Tschüss, Martina. Und auch von unserer Seite vielen Dank für die sehr schönen, interessanten Fragen. Meine Frage wäre vielleicht an dich, Karl, oder auch natürlich an euch, an unsere Hörerinnen und Hörer, ob ihr Lust drauf hättet, dass wir manchmal auch Geschichten machen, die eben nicht über Astro oder Geo gehen, sondern zum Beispiel so Paläontologie oder in dem Sinne ja Chemie oder Ursprung des Lebens, Erdgeschichte, was ja auch oft in der Schnittstelle ist zwischen Chemie und Paläontologie und Geologie. Also ob das auch von Interesse wäre. Was meinst du? Ich meine, Paläontologie mache ich ja gelegentlich, weil ich das auch noch hinreichend tief in der Geologie drin finde. So ein Thema, was Martina jetzt zu uns gebracht hat, da fand ich echt gut, dass sie es gemacht hat, weil ich mich da einfach nicht fit genug fühle. Na, das habe ich, glaube ich, hinreichend zum Ausdruck gebracht. Und ich denke, solange wir uns das zutrauen, jeder für sich, können wir es auf jeden Fall machen. Und wenn nicht, dann brauchen wir halt Experten, die wir uns einladen. Ne? Das macht ja auch nichts. Hurra. Hurra. Es kreucht und fleucht. Genau. Astrogeo, zumindest in dieser Folge. Ja, und bei dir ging es dann darum, ob es kreucht und fleucht, ne? Ja, genau. Also, letzte Folge von mir. 96, der Speer von fernen Sternen, Oumuamua. Gab viel Feedback. War ja auch ein kontroverses Thema, also haben wir nicht anders erwartet. Ihr habt geliefert. Ich fange mal ganz unverfänglich an. Lars schreibt: Wieder mal unterhaltsam informiert, tausend Dank dafür. Irgendwo habe ich mal im Netz ein Bild einer Verpackung gesehen, Berliner Eierpfannkuchen nach Krapfenart. Aber was war drin in der Verpackung? Wir wollen es nicht wissen. Nein, tatsächlich wollen wir das nicht wissen. Ja, Tobias schreibt: Eine Frage zunächst mal. Wie groß war dieses Objekt? Würde seine Größe zu einem interstellaren Raumschiff passen? Kann es ja nun gewesen sein. Es bleibt ja nun einiges übrig, das für einen künstlichen Ursprung spricht. Einmal die vermutete Seltenheit von interstellaren Kometen, dann die merkwürdige Form, die freilich gut zu einem Raumschiff passen würde, und dann die rätselhafte Beschleunigung. Es kann sein, dass ich tatsächlich die Größe nicht gesagt habe in der Folge. Deswegen, Oumuamua war um die 200 Meter groß. Ich denke mal, der Federbalken ist groß, aber es war kein so wahnsinnig riesiges Objekt, also schon eher ein kleines. Keine Ahnung, ob das für oder gegen ein Raumschiff spricht. Also ich meine, wenn Avi Loeb hat ja sogar mit den Resten einer Dyson-Sphäre spekuliert, und eine Dyson-Sphäre ist ja sowas, so eine Struktur, die eine Zivilisation und einen Stern gebaut hat, ne? Also durchaus ein bisschen größer als 200 Meter in der Summe. Und ich keine Ahnung, ob man da irgendwie mit der Größe argumentieren kann. Ich würde sagen, eher nein. Aber es geht hier bei den vielen Papern, die ich gelesen habe zu dem Thema, und zwar gerade von den anderen Wissenschaftlern, die jetzt nicht in Avi Loebs Arbeitsgruppe sind, bei den meisten geht es ja auch überhaupt gar nicht darum, die Alien-Hypothese auszuschließen. Also muss ich jetzt auch nochmal deutlich sagen, ne? Also ich habe gar nicht davon gelesen, dass es irgendjemand getan hätte. Die kritische Frage ist, wie wahrscheinlich ein Raumschiff oder zumindest ein Stück außerirdischer Weltraumschrott eigentlich ist, verglichen mit all den natürlichen Erklärungen, ne? Und da gab es ja ganz viele in der Folge, die, also es gibt ein paar Merkwürdigkeiten, aber es gibt sehr viele mögliche natürliche Erklärungen. Manche sind wahrscheinlicher, andere sind unwahrscheinlicher, aber es gibt sie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas, eine Alien-Technologie ist, die ist nicht so dolle oder zumindest total unklar, und das habe ich in der Folge nicht erzählt, aber ich ergänze es hier mal noch, nämlich gibt es ein Paper von einem Christopher Coey, der ist Philosoph an der University of Durham in England, und der schreibt, dass das Hauptproblem von Loeb's Alien-Hypothese das Argument ist, dass alle natürlichen Erklärungsversuche für Oumuamua so unwahrscheinlich sind. Ne? Also zum Beispiel dieser Wasserstoffeisberg, Stickstoffeisberg und so weiter, was da alles erwähnt wurde. Und dass Loeb halt sagt, dass wir uns deshalb diesen künstlichen, also mit außerirdischer Technologie erklärbaren Hypothesen zuwenden sollten. Und Coey tut da was, was andere Planetologen nicht getan haben. Nämlich er hat mal in der Literatur geschaut, wie wahrscheinlich ein oder der Kontakt zu Außerirdischen in der Milchstraße ist. Ja, da gibt es nämlich auch Abschätzungen. Und die Spannbreite für solches findbares Leben, die liegt zwischen 3·10⁻⁴ bis 1·10⁸ in der Milchstraße. Das heißt, in Zahlen, entweder es gibt 10 Millionen Mal findbares Leben in der Milchstraße oder 1/30.000. Dieser Bruch bedeutet, glaube ich, man müsste sich 30 milchstraßenartige Galaxien anschauen. 30.000, oder? 30, habe ich was anderes gesagt? Man müsste sich 30 Milchstraßen. Ah, man müsste sich 30.000 Milchstraßen anschauen, statistisch, und dann würde man einmal irgendwo Leben finden. Würden wir einmal irgendwo Leben finden. Und Christopher Coey zieht folgenden Schluss daraus, den ich ziemlich gut finde, und das ist jetzt ein übersetztes Zitat. Diese Daten sind in zweierlei Hinsicht eine schlechte Nachricht für Loebs Hypothese. Erstens sind sowohl die Median- als auch die Modalschätzungen für nachweisbare Arten niedrig. Also hier geht es also um den Mittelwert letzten Endes. Zweitens, und das ist noch wichtiger, zeigt die obige Variation, dass wir, wenn wir ehrlich sind, sehr wenig Ahnung davon haben, was die relevanten Wahrscheinlichkeiten sind, ob Leben weit verbreitet ist, geschweige denn, ob es Technologien herstellt. Und Loebs Hypothese setzt auf einen Optimismus ab, dass wir diese Frage beantworten können und dass die Antwort stark in eine bestimmte Richtung tendiert. Ja? Also Loeb behauptet das einfach, aber es ist nicht so. Ne? Also man kann darüber spekulieren, aber man kann genauso gut darüber spekulieren, ob es ein Wasserstoffeisberg war. Dem müssen wir, glaube ich, nicht mehr zu viel hinzufügen, Franzi, oder? Ich definitiv nicht. Du dürftest da aber. Ich bin raus. Nein, das Argument von Christopher Coey in der Hinsicht erinnert mich an die berühmte Drake-Formel, mit der man prinzipiell ja abschätzen könnte oder sich ja ausrechnen könnte, wie viele intelligente Zivilisationen, ich denke, darum geht es in der Milchstraße gibt. Das ist ja keine richtige Formel, besteht aber aus mehreren Faktoren, die man alle miteinander multipliziert, um hinterher bei einer Wahrscheinlichkeit rauszukommen. Und da fängt es halt an mit, wie viele Sterne gibt es in der Milchstraße, wie viele Planeten, wie viele prinzipiell bewohnbare Planeten und so weiter, pipapo. Und dann ganz am Ende kommt aber auch, wie groß ist die Lebensdauer einer intelligenten Zivilisation, die auch bereit wäre, also einer hochentwickelten Zivilisation, die kommunikationsfähig wäre, so wie zum Beispiel wir, könnte man auch fragen, sind wir bereits kommunikationsfähig? Und da ist natürlich, während es in den letzten Jahren und Jahrzehnten Riesenerkenntnisse gab, zum Beispiel wie viele habitable, bewohnbare Planeten es in der Milchstraße gibt, wird es, je weiter man in dieser Drake-Formel nach hinten geht, umso schwammiger, weil, wie eben Christopher Coey auch selber schreibt, die Spannweite ist riesig, die Unsicherheiten werden riesig, und deshalb kommt dann auch bei dieser Drake-Formel alles raus von 1, nämlich wir, bis zu was weiß ich wie viele Millionen. Und das ist das Problem daran, dass die Wahrscheinlichkeiten an sich können wir nicht abschätzen aufgrund von mangelnden Daten, und die Unsicherheiten in diesen Wahrscheinlichkeiten aber genauso wenig. Und das ist dann ganz ähnlich im Fall von Oumuamua. Sag mal, wir bleiben bei dieser Stickstoffeisberg-Geschichte, was er denkt, oder Wasserstoffeisberg, das war ja das Unwahrscheinlichste eigentlich, ne, weil das so abgefahren ist. Auch da wissen wir nicht, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ein solches Objekt existiert, und wie groß ist die Unsicherheit bei unserer Schätzung. Also das ist, ja, und dann zu sagen, das eine ist unwahrscheinlicher als das andere, ist ja. Ich habe da auch den Reflex, dass ich denke, gerade über die Unwahrscheinlich klingenden Dinge müssen wir jetzt gar nicht so groß diskutieren. Und das macht der Loeb halt auch sehr stark. Der diskutiert dann sehr stark über diese absurden Wasserstoffeisberge, wo ich sagen würde, ja, über die müssen wir nicht so viel reden, genauso wenig wir über die Alien-Hypothese groß reden müssen, solange wir keine harten Zahlen haben. Ganz einfach. So. Ja, wir können uns einfach darauf ausruhen, auf der ehrlichen Antwort, dass wir es nicht wissen können, genau, zum derzeitigen, genau, Zeitpunkt. Das war ja auch unsere Quintessenz. Ich mache mal noch weiter, und zwar noch was zur harten Physik. Der Klaus, der erwähnte Klaus, schreibt nämlich auch was zur Rotation eines Körpers oder jetzt von Oumuamua in diesem Fall. Und er korrigiert mich ganz zu Recht, dass es natürlich nicht nur eine Hauptträgheitsachse gibt, sondern mindestens drei. Und es ist ein langer Post, wo er sehr genau beschreibt, was passiert. Er schreibt zum Beispiel, ein interessanter Effekt kann noch bei einer Rotation um eine der Hauptträgheitsachsen auftreten. Das lernt man in der Theorie der Eulerschen Kreiselgleichungen. Hat ein Körper drei verschiedene Hauptträgheitsmomente, so ist die Rotation um die Hauptträgheitsachse mit dem größten und um die mit dem kleinsten Trägheitsmoment stabil, die mit dem mittleren Trägheitsmoment instabil. Das äußert sich in einem Wobbeln in der Bewegung. Der Körper dreht sich nicht gleichmäßig um die Achse wie beim kleinsten oder größten Trägheitsmoment, sondern überschlägt sich immer wieder. Was man beobachten kann, wenn man sowas wie ein Buch hat, ne, wo klar ist, es gibt sozusagen eine kürzeste Achse, es gibt eine längste Achse und es gibt diese Achse, die so ziemlich in der Mitte ist, also die Achsen sind alle sehr unterschiedlich. Und wenn man das um diese mittlere Achse hoch, also wenn man sozusagen das Buch an der schmalen Kante, ne, da wo die Seiten seitlich rausgucken, hochwirft und das ein paar Mal macht, dann sieht man, dass es relativ leicht kippt dabei in der Drehbewegung. Daran habe ich mich dann auch noch erinnert, aber ich habe es nicht so gut rübergebracht. Vielleicht nicht ausprobieren, wenn man in der Wohnung wohnt, wo andere Menschen noch darunter leben. Genau, oder wenn die Kinder gerade schlafen. Ja, und Klaus beschreibt auch ausführlich, wie man das mathematisch alles beschreiben kann. Da taucht dann auch der Begriff Trägheitstensor auf oder Deviationsmomente. Und das heißt, in der Summe, da war ich bei den Grundbegriffen etwas ungenau, was aber nichts daran ändert, dass Oumuamua taumelt. Auch wenn man das physikalisch sicher noch genauer beschreiben kann, als ich das gemacht habe. Lest euch Klaus' Kommentar gerne durch. Er hat das viel exakter und besser erklärt, als ich das hier könnte. Ja, das war das zu dem Thema. Und zum Schluss noch ein bisschen auf die Metaebene und zu dem, was wir davor auch ja schon ein bisschen besprochen haben. Vielleicht für den Anfang. Gitaka schreibt, danke für die sehr nuancierte Diskussion und das Herausarbeiten dieses, ich sag mal, Gradienten von Fach- zu Populärliteratur und den unterschiedlichen bei Professor Loeb, das verstehe ich jetzt gerade nicht, aber es geht letztlich um die verschiedenen wissenschaftlichen Argumente oder pseudowissenschaftlichen Argumente, je nachdem, wie man es liest. Sehr wichtiges Metathema. Genau. Solche Kommentare gab es sehr viele, also sehr viele positive, aber wir haben auch einige Kritik bekommen und da wollen wir ganz kurz drauf eingehen. Und die würde ich auch gerne ein bisschen grundlegend beantworten. Also kritisiert wurde zum Beispiel von Sebastian, wie du, Franzi, die verschiedenen Hypothesen kommentiert hast, die ich vorgestellt habe. Und eine ähnlich lautende E-Mail hat uns Maren geschickt, die uns sonst, wie sie schreibt, sehr gerne zuhört und die bei der Oumuamua-Folge den Eindruck hatte, dass sorgfältig Recherchierte werde durch Zwischenkommentare zerstört. Und ganz grundlegend möchte ich erstmal antworten, ich finde diese Art von Feedback total legitim. Auch wenn ihr das nicht alle so seht. Also wir lesen sowas, wir nehmen das ernst. Das habe ich auch Maren geschrieben, die ihr Feedback in einer Mail verfasst hatte. Eine sehr freundliche. Aber grundlegend würde ich Folgendes dazu besprechen, nämlich, dass Franzi und ich ja immer jeweils eine Folge vorbereiten und der jeweils andere soll aber nicht nur zuhören, sondern er soll auch kommentieren oder sie. Und es geht darum, dass wir uns gegenseitig auch unseren Doziermodus brechen wollen damit. Also das ist ein Konzept von AstroGeo, damit es auch nicht zu langweilig wird. Und deswegen haben wir das abgesprochen, dass auch flapsige Kommentare erlaubt sind. Und im Idealfall solltet ihr dadurch gemeinsam mit uns Spaß haben. Und das Thema Oumuamua und Avi Loeb habe ich auch deshalb gewählt, weil ich ahnte, dass du, Franzi, dazu eine recht klare Haltung hast. Und damit habe ich auch gespielt, weil ich ja Löb schon von Anfang an regelmäßig erwähne. Ich hätte das ja in meiner Dramaturgie nicht tun müssen. Ja, ich hätte ihn auch einfach erst am Ende erwähnen können. Und war so gewollt. Da kann ich einhaken. Das war bös, Karl. Ja. Wenn ich es vorher geahnt hätte, hätte ich einen beruhigenden Tee in mich hineingekippt. Und auch weniger gesagt. Aber ich war etwas überrumpelt, dass mir an einem sonst schönen Werktagsmorgen Ja, also ich meine, wir sind halt auch keine gefühllosen Naturwissenschaftler, sondern wir haben auch Gefühle und Haltungen und so weiter. Oh, ich bin auch gar keine Naturwissenschaftlerin und ich bin zwar Wissenschaftsjournalistin und als solche gebe ich mir schon sehr Mühe, über etwas zu berichten, anstatt es zu kommentieren. Das ist ja dann auch als solches klar gekennzeichnet, sollte ich jemals die Ehre erhalten, einen Kommentar schreiben zu dürfen. Aber das ist hier ja Astrogeo und immer noch unser Podcast. In dem Sinne ein Freizeitprojekt. Ein sehr schönes, ne? Aber es ist ja trotzdem etwas ungefilterter, als würde das jetzt in irgendeinem Medium erscheinen. So. Und deshalb reagiere ich gerade, wenn ich von etwas überrascht werde, dann auch mit einer vielleicht etwas ungefilterteren Ehrlichkeit, als ich das in einem anderen beruflichen Kontext tun könnte, sollte und dürfte. So. Davon abgesehen, dass wir das auch gegenseitig befördern, ist auch Teil des Konzepts, weil wir ja wirklich nicht wissen, was der andere erzählt. Also ich meine, das macht das Format aus. Das Format, was wir ja auch von einem anderen Podcast übernommen haben, ja, weil ich finde, das ist eine Stärke, hat aber diesen unvorhergesehenen Charakter dadurch. Ich glaube, das ist dadurch gut hörbar, aber... Ich kann aber auch verstehen, dass es dann Hörerinnen und Hörern nicht gefällt. Genau. Weil das in der letzten Folge war ja schon ein, nicht direkt Bruch, aber es war ein Abweichen von anderen Folgen. Mhm. Und deshalb kann ich das verstehen. Das erwartet man ja auch nicht. Du denkst dir, oh schön, ich höre mir jetzt eine Folge über Oumuamua an und dann wird dann vielleicht für Einzelne der Hörfluss dadurch gestört oder ja, also das kann ich durchaus verstehen, ja. Genau, also ich wollte jetzt nur nochmal zum Ausdruck bringen, dass es jetzt irgendwie nicht Franzis Schuld war oder so, ja, es war von mir auch so angelegt und ich nehme aus eurem Feedback mit, dass wir solche Interaktionen vielleicht ein bisschen besser dosieren sollten. Also ich glaube, ich würde gerade bei solchen kontroversen Themen, die leben ja von der Kontroverse und die würde ich auf keinen Fall scheuen in Zukunft, aber schauen, dass das Zuhören nicht zu anstrengend wird. Also dass ich würde diese Folge nochmal machen, einfach ein bisschen weniger sticheln, weil dass wir darüber am Ende kontrovers diskutieren, das ergibt sich so oder so. Ja? Die gute Nachricht ist, es gibt kein anderes Thema, bei dem ich ähnlich reagiert hätte. Nichts. Du hast wirklich mitten ins Herz getroffen. Mitten ins Herz. Es gibt kein anderes Thema. Da kannst du mir was weiß ich was für Kontroversen aus der Wissenschaft oder von irgendwelchen Menschen erzählen. Es war tatsächlich das in dem Sinne größte rote Tuch, was du mir hättest präsentieren können. Kein anderes. Versprochen. Es gibt keine anderen, um bei Personen zu bleiben, es gibt keine anderen Forscherinnen und Forscher, die meine besserste Hälfte beim Namen kennt. Dass wenn ich nur den Namen nenne, sie sagt, oh mein Gott, die Person. Avi Löb ist der Einzige. Von daher sei beruhigt, oder ihr könnt alle beruhigt sein, es wird sich nicht wiederholen. Nicht meinerseits. Ich weiß nicht, wenn du auch irgendwelche Red Flags hast in dem Sinne, dann. Ich sag's dir nicht. Ach komm. Selber rausfinden. Genau, zum versöhnlichen Ende wollte ich noch einen Kommentar von Markus vorlesen, der sehr gut festgehalten hat, was wir hier bezwecken. Achtung, es wird ein bisschen schmalzig, aber wir haben ihn weder dafür gezahlt, noch sind wir mit ihm verschwägert, nach allem, was wir wissen. Markus schreibt, Astrogeo, und das ist eine Stärke, Ausrufezeichen, schafft es, die hohe Wissenschaft menschlich wirken zu lassen, als Gegenstand von Auseinandersetzungen, die nicht allein kühl faktenbasiert sind, sondern eben auch mit den Charakteren, der am Wissenschaftsdiskurs Beteiligten zu tun haben. Wir blicken bei Astrogeo nicht von außen auf den Diskurs wie in einem Lehrbuch, sondern werden direkt hineingezogen. Und tatsächlich hat Avi Loeb extrem viel Kritik für seine Verlautbarungen zu Oumuamua bekommen. Ist die Reaktion von Franziska Kurnitzer genau die, die auch viele WissenschaftlerInnen auf die Mutmaßungen zeigen. Das ist somit nicht objektiv und neutral, aber authentisch, und darum geht es bei Astrogeo. Das ist die Marke. So ist das. Eben. Das heißt, wir greifen hier schon mal kontroverse Themen auf und wir behalten uns vor, die auch kontrovers zu diskutieren. Aber wir zielen es jetzt nicht ab, eine Kontroverse für Clickbait zu erzeugen. Genau. Das ist nicht das Ziel. Tun andere, und das ist auch gut so. Ja, also ja. Genau. Ich würde noch zwei andere Kommentare abschließend zu dem Themenkomplex vorlesen. Zum einen schreibt der Felix auf der Webseite, aus meiner Sicht hast du es energisch, klar und authentisch formuliert, Franzi. Ich habe es so verstanden, dass Herr Loeb als Professor der Harvard University eine Menge Vorschusslorbeeren genießt und er diese auch aus eigennützigen Gründen dazu verwendet, mit populärwissenschaftlichen Themen Geld zu verdienen. Und das betrachtest du durchaus kritisch, weil er damit die Wissenschaft insgesamt in Verruf bringen könnte, gerade auch, weil er so eine große Reichweite hat. Und Unknown Error, eine Hörende, die sich so nennt auf Spotify, schreibt, hallo ihr Lieben, tolle Diskussionskultur zwischen euch beiden. Es hat viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Gerne mehr von solchen Kontroversen. Also Franzi, du darfst gerne suchen, ob du was findest. Was du mich triggern kannst. Aber muss auch nicht. Wir haben auch ohne Spaß. Ja. Dann war es das eigentlich, oder? Ja, erstmal nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch, an alle, die Feedback geschrieben haben. Ja. Wir haben es ja schon gesagt, wir lesen das alles, wir antworten auf vieles, greifen es hier auf, und vielen lieben Dank dafür. Dann sind wir schon beim Schluss angekommen, oder? Ja, würde ich sagen. Da kann ich mit dem Bedanken gleich weitermachen, würde ich vorschlagen. Und zwar an alle, die uns finanziell unterstützen. Wir haben euch alle sehr lieb dafür. Und du darfst die Namen vorlesen. Auch von mir, genau. Großen Dank geht diese Woche an unsere neuen UnterstützerInnen, und zwar an Patrick, Hannes, Marc, Christian, Johannes, Josephine, Christian, Bernd, John, Hubert, Jan und Felix. Vielen Dank euch. Dankeschön. Ja, und dann war sie's, die 97. Ausgabe von Astrogeo, einem Astrogeo-Plinkel. Schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt alles dann hier rein. Und bis dahin sagen wir tschüss, macht's gut. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. A tous de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Möchtest du nochmal anfangen? Nein, nein. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen.